Erde trinket selbst den Regen und den Schnee, und Bäume müssen sich von ihrem Safte nähren. Das Meer trinkt aus der Luft, die Sonne von der See, der Mond muss seine Kraft nur aus der Sonne ziehen. Ihr Freunde, wisst ihr dies, was murret ihr denn viel, wenn ich bisweilen auch ein Gläschen trinken will? Ihr Freunde, wisst ihr dies, was murret ihr denn viel, wenn ich bisweilen auch ein Gläschen trinken will?